Partnertausch ist manchmal besser. Wer auf die Bahn angewiesen und/oder Bahnfahrer aus verzweifelter Leidenschaft ist, sucht auf Dauer ohnehin berufliche Kontakte, Freunde und Verwandte am besten danach aus, ob diese ohne Umsteigen zu erreichen sind. Falls das noch nicht so ist, sollten Sie überlegen, ist Ihre Großtante, der Geschäftskontakt, Ihr problematischer Sohn wirklich so wichtig? Könnten Sie nicht auch von jemand anderem, jemandem, zu dem Sie einfach durchfahren können, etwas erben? Vielleicht sogar viel mehr? Mit jemandem, der verkehrsgünstiger arbeitet, nicht viel bessere Geschäfte machen? Einen deutlich besser erreichbaren und wesentlich dankbareren jungen Mann an Sohnes Statt annehmen? Wenn Sie zu allem Elend Wochenendheimfahrer sind, sind Sie es möglicherweise sowieso leid, sich zweimal pro Woche in, zufälligerweise immer dann, überfüllten Zügen auf eine Odyssee mit mehrfachem Umsteigen begeben zu müssen, die Tage dauern kann, wodurch Sie mehr Zeit in der Bahn verbringen als im Job und zu Hause zusammen. Aber vielleicht gibt es ja schon ein, zwei umstiegslose Stationen weiter einen anderen Partner. Eine andere Familie? Eine, die viel netter ist als Ihre alte? Oder die zumindest in einem viel schöneren Haus lebt? Sehen Sie sich im Bedarfsfall bei unvermeidlichen Wartezeiten auf günstig gelegenen Bahnhöfen doch ganz unverbindlich nach netten Menschen um. Vorerst ohne Ihrem bisherigen Partner, Ihrer bisherigen Familie, etwas davon zu erzählen.